Zurzeit bemüht sich die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye darum, sich durch die Provokation gegen die DFHK aus der schlimmsten Krise zu retten. In Zusammenhang damit beantwortete der Sprecher des Instituts für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der DFHK am 3. November die Fragen des Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte, in Südkorea ist die Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil eine in der Geschichte beispiellose extreme Korruptionsaffäre auf der Grundlage der Amtsgewalt ans Licht gekommen. Mit der ausführlichen Klärung der Wahrheit darüber gerät die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye in eine enge Sackgasse. Das Problem ist es, dass sich die Landesverräterin Park Geun-hye durch die politische und militärische Provokation gegen die DFHK aus der gegenwärtigen Krise retten will. Jedes Mal, wenn die südkoreanischen Herrscher durch ihre drakonische Politik gegen die Bevölkerung und die Nation in eine katastrophale Lage geraten, versuchen sie durch Auseinandersetzung mit der DFHK und die Kriegsmachenschaften die Aufmerksamkeit der Welt abzulenken. Das ist der gewohnte Kniff der Südkoreaner. In der Zeit, wo sich die Landesverräterin Park Geun-hye in der schlimmsten Lage befindet, reden die südkoreanischen Beamten tagtäglich zusammen mit den USA von der Provokation Nordkoreas, führen verschiedene gemeinsame Militärübungen durch und lassen das amerikanische strategische Atom-U-Boot, das mit Atomsprengkopfraketen ausgerüstet ist, in den südkoreanischen Hafen einlaufen. Es ist kein Zufall. Wie es diesmal ans Licht gekommen ist, traute die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye dem Zeitplan für sogenannten Zusammenbruch Nordkoreas, den ein abergläubiger Schamane erfunden hatte, und verübte extreme Umtriebe zur Auseinandersetzung mit der DFHK wie die totale Sperre der Nord-Süd-Beziehungen. Nun ist sie völlig hilflos geworden. Es gibt keine Garantie dafür, dass sie keine unvernünftige Tat mehr begeht. Die Armee und das Volk der DFHK haben die Sünden des Park Geun-hye-Regimes, das seit seinem Machtantritt bisher böse Taten gegen die DFHK begangen hat, frisch im Gedächtnis. Sie sind vom festen Willen dazu durchdrungen, an Park Geun-hye tausendfache Rache zu nehmen, wenn sie für ihre Existenz wagemutig eine Provokation verübt.